Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Filmexe Podcasts. Heute einige Neuerungen dabei. Und zwar nehmen wieder Tim und ich auf, aber wir haben uns gedacht, um einmal ein bisschen bessere Audioqualität zu gewährleisten, nimmt jeder von zu Hause auf und spricht in sein Mikrofon und wir selbst telefonieren währenddessen über Skype. Wir hoffen, dass das alles so funktioniert, aber sind da ziemlich zuversichtlich, ne? Richtig, auch nochmal hallo von meiner Seite. Wir versuchen, den Podcast auf das nächste Level zu heben. Genau. Ja, Thema für heute, riesiges Thema. Leider haben wir uns erst gestern darauf geeinigt, das heißt, der Vorlauf war relativ kurz oder gering. Wir haben uns das große Thema Soundtracks vorgenommen. Eigentlich wahrscheinlich ein Thema, über das man mehrere Podcasts machen könnte, nehme ich mal an. Wir können ja mal schauen, wie viel wir dazu zu sagen haben. Ist ja immer schwierig, glaube ich, wie redet man über Soundtracks, ne? Ja. Ich habe so als Eröffnungsfrage mir einfach mal aufgeschrieben, beziehungsweise nutzt du irgendein eine Musikplattform oder einen Streamingdienst oder irgendwas, wo du Musik drüber hörst, besonders viel? Tatsächlich gar nicht. Also okay. Ich bin ein unfassbarer Musikfreak. Ich glaube, ich höre am Tag, also wirklich vollkommen ernst gemeint, ich glaube, ich höre jeden Tag durchschnittlich 5 Stunden Musik. Oder sowas, also wirklich mindestens. Wann immer ich irgendwo hingehe, während ich Sport treibe, wann immer ich irgendwie sitze und Texte schreibe, immer läuft Musik. Also da komme ich nicht drum herum. Aber ich bin ein ganz Oldschooliger. Und zwar liebe ich es quasi, mir meine eigene Musikbibliothek zu machen. Also sprich, CDs zu kaufen. Und halt alles wirklich auf meinem iMac zu archivieren unter Komponistenjahren und so weiter und so fort. Ich glaube, ich höre halt nur über mein iTunes, aber die ganzen Lieder habe ich halt wirklich, die sind alle geordnet, die habe ich auch alle auf CD nochmal gebrannt. Also da bin ich ziemlich altmodisch, würde ich sagen, in der heutigen Zeit, was es angeht. Und habe auch einen absolut wirklich zweigeteilten Musikgeschmack. Also ich bin absoluter Hip-Hop-Fanatiker. In jeder Hinsicht, keine Ahnung, ich habe letztes Mal, als ich gezählt habe, hatte ich glaube ich 780 Alben auf meinem iMac, was Hip-Hop angeht, seit den Mitte der 80er bis halt heute. Das macht wirklich 50% aus von meinem Musikgeschmack und die anderen 50% sind Filmmusik. Also ich wirklich einfach nur orchestrale Filmmusik. Ach, das ist aber auch ungewöhnlich. Also ja, das ist unfassbar. Ich glaube, ich kenne wirklich niemanden, der sonst diese Splittung hat. Aber es ist wirklich so, ich höre am Tag 2,5 Stunden halt harten Rap und dann 2,5 Stunden einfach nur orchestrale Filmmusik. Und ich höre wirklich nichts dazwischen. Ich höre keinen Rock, ich höre keinen Pop, ich höre keinen Soul, ich höre keinen Jazz. Ich höre nur diese beiden Dinge, aber die beiden Dinge wirklich explizit bis zum geht nicht mehr. Okay. Ja. Ja, dann ist meine Frage damit trotzdem beantwortet, weil eigentlich wollte ich darauf hinaus, wenn du jetzt zum Beispiel in deiner Musikbibliothek, was meinst du ist das Album, Soundtrack-Album, das sind ja bei dir dann die meisten oder alle, das in letzter Zeit am häufigsten lief? In letzter Zeit? Ja. Boah. Weißt oh Gott, das? In letzter Zeit, oh das ist schwer. Oder in letzter Zeit, also ich könnte sagen, ich höre immer noch sehr viel den Star Wars 7 Soundtrack tatsächlich von John Williams. Vor allem Track Nummer 2, The Scavenger, und Track Nummer 6, glaube ich, Rey's Theme. Das ist quasi einfach beides Tracks, wo das Thema von Rey am meisten vorkommt, was wundervoll ist und grandios komponiert und aus allen John Williams Sachen so ein bisschen raussticht, die er gemacht hat für Star Wars. Wenn man sich es noch nicht angehört hat, auf jeden Fall bitte anhören. Ich höre immer noch den Imitation Game Soundtrack sehr viel. Ja, den von Alexandre Desplat. Ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird, aber ich glaube. Und habe mich jetzt gerade, weil ich diese Woche Montag Inferno gesehen habe im Kino, mich wieder ein bisschen in Hans Zimmer Da Vinci Code reingehört. Das sind gerade so die drei Dinger, die ich am meisten höre. Ich höre immer noch teilweise den Warcraft-Soundtrack. Der wurde ja gemacht von, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Ramin Djawari, der auch das Game of Thrones-Intro macht. Ah, okay. Der hat den Warcraft-Soundtrack gemacht und das ist einmal das Horden-Thema. das ganz großartig ist. Und das Thema von Medivh, das Karazar-Thema, das sind die beiden Themen, die ich mir da noch sehr, sehr oft anhöre. Ja, ich hab, das ist eigentlich, glaube ich, so momentan das, was ich am meisten höre. Okay. Ich muss dazu sagen, ich habe wahrscheinlich von jetzt den neuesten Filmen, die so rauskommen, höre ich selten direkt im Anschluss nochmal den Soundtrack, es sei denn, da ist direkt was dabei, wo ich merke, okay, das muss ich mir auch nochmal anhören. Aber von diesen so rein orchestralen Sachen, die du jetzt genannt hast, kenne ich aus der neueren Zeit tatsächlich gar nicht so viel und werde da deinen Empfehlungen quasi mal so ein bisschen nachgehen. Mhm. Genau, zu Hans Zimmer und so, zu den einzelnen Komponisten können wir, glaube ich, noch mal ein bisschen gesondert eingehen. Ja, wollen wir einfach mit Hans Zimmer kurz einsteigen? Ja, ich glaube, das ist auch ein ziemlich großer Batzen, der Hans Zimmer. Ja, also ja. Ich kann ja mal ganz kurz zu Hans Zimmer sagen, der war auf gewisse Art und Weise nie einer meiner Lieblingsfilmkomponisten. Meiner auch nicht. Was daran liegt, wahrscheinlich so eine Mischung aus Mainstream in gewisser Art und Weise, beziehungsweise das ist wahrscheinlich noch der Name, der den meisten Leuten geläufig ist, was jetzt nicht heißt, dass er deswegen schlechter ist oder sonst was, aber er hat schon eine relativ ähnliche Art und Weise, oftmals die Sachen zu komponieren, finde ich. Das ist richtig. Es ist auf gewisse Art und Weise immer sehr minimalistisch, auch wenn das Ganze dann aufgebaut wird mit einem riesigen Orchester, aber oftmals hangelt es sich an drei Akkorden oder drei Tönen entlang, was eine Kunst für sich ist, daraus etwas Einzigartiges zu machen. Und es gibt auch bestimmte Filmmusiken von ihm oder Themen, die ich rauf und runter gehört habe. Eins davon zum Beispiel, weil es unglaublich kraftvoll und atmosphärisch ist, ist aus Last Samurai, Red Warrior heißt es. Yes. Das liebe ich wirklich. Also der hat ganz großartige Musik mitunter auch gemacht. Und wenn ich da einmal ganz kurz reinkrätschen darf, bitte. The Last Samurai, auch einer meiner absoluten Lieblingsfilmmusiken. Ich glaube, das Hauptthema, das er ja meistens spielt, ich glaube, der Track heißt Ideal's End. Kann das sein? Da kommt es auch nochmal verstärkt vor. Ja, großartige Filmmusik. Ja, und ich kannte die meisten Sachen selbstverständlich. Ich wurde für Hans Zimmer Musik wahrscheinlich nochmal etwas mehr begeistert, nachdem ich vor 5 Monaten, ich glaube im April oder so, war ich auf dem Hans-Zimmer-Konzert hier in der O2 World in Berlin. Und meine Erwartungshaltung war gar nicht so hoch. Umso mehr war ich beeindruckt von dem, was da geboten wurde. Also ich habe noch nie so ein klanglich perfektes Feuerwerk gesehen. Er saß teilweise viel am Klavier und hat einfach nur ein paar Sachen gespielt. Teilweise hat er die E-Gitarre genommen. Die ganzen Themen hat man wiedererkannt und ein Highlight hat das nächste gejagt. Ob er nun von Da Vinci Code das gespielt hat und dann kam ein Chor im Hintergrund, der 30 Menschen stark war, das Orchester davor nochmal 30. Insgesamt waren da 100 Leute teilweise auf den Bühnen und haben eine Inszenierung abgeliefert. Unvorstellbar. Und das Ganze akustisch so glasklar, jeder Ton hat gesessen, also vom Klanglichen her wirklich grandios. Und auch eins der Highlights dieses Abends war, ich glaube, es hat er ganz zum Schluss gespielt, der Soundtrack zu Interstellar, den ich so nicht auf dem Schirm hatte, weil der mit der Orgel. Ja, genau, erstmal auch sehr auf eine gewisse Art und Weise minimalistisch wirkt und nach nicht so viel klingt, wenn er nur im Hintergrund läuft, aber richtig aufbearbeitet. Das wurde dann auch auf einer riesigen Orgel mehr oder weniger, oder die wurde im Hintergrund projiziert, gespielt und mit Lichtinstallation und allem. Das war so glasklar und Gänsehaut pur die gesamte Zeit über. Also eine 100%ige Empfehlung, wenn das mal wieder stattfindet, unbedingt zum Hans-Zimmer-Konzert gehen. Das war wirklich, wirklich grandios. Ja, genau. Ansonsten, was kann man noch zu Hans Zimmer sagen? Ja, und wenn man sich dann anschaut, wie diese Soundtracks dann auch entstehen, die erstmal, wo man erstmal denkt, okay, das ist so standardmäßig, dann gibt es aber auch gibt's eine kurze Dokumentation darüber, wie er zu dem Soundtrack von Interstellar zum Beispiel kam und auch zu Organisten gegangen ist und sie überlegt haben, wie kann man die Sounds dann noch ein bisschen verfremden oder einbringen und kombinieren und was da trotzdem für ein Prozess dahinter steckt, ist schon spannend. Jo. Ja. Das war gerade der 7 Minuten lange Monolog von John. War für, das? Ja, mindestens. Für die Nachwelt festgehalten. Okay. Hans Zimmer wurde gerade vernichtet. Nee. Ja, stimme ich dir in allem zu. Bei Interstellar gibt es ja auch immer noch diese nette Geschichte, weil ich finde, Interstellar hebt sich tatsächlich sehr ab von allen anderen Sachen, die Hans Zimmer so gemacht hat. Und da gibt es auch die schöne Geschichte, dass Christopher Nolan zu Hans Zimmer kam und meinte, mein nächstes Film ist ein Familiendrama. Er meinte einfach nur, mein nächster Film ist ein kleines Familiendrama, bitte schreibt dafür das Hauptthema. Und es hat halt Hans Zimmer genauso klein gemacht. Und dann meinte Christopher Nolan erst, als dieses Thema stand, okay, darum geht es wirklich in dem Film und jetzt pass es daran an. So, und daraus ist der Interstellar-Soundtrack entstanden. Ich muss sagen, ich war noch nie beim Hans-Zimmer-Konzert, deswegen kann ich nichts Genaues irgendwie darüber sagen, über seine Kunst und so weiter und so fort. Ich sehe Hans Zimmer immer gegenüber mit so einem, ich weiß nicht, also es, wenn man im Filmgeschäft sich mit sehr vielen Soundtrack-Leuten unterhält, ne, also mit sehr vielen, halten sehr wenige viel von Hans Zimmer. Also sehr viele Soundtrack-Leute sagen, das, was er macht, ist super leicht, das ist nicht viel Arbeit. Es gibt auch sehr, sehr viele Stories von wegen, er hat sehr viele Co-Komponisten, die unter ihm arbeiten und die sind eigentlich verantwortlich für die ganzen super Themen und er schreibt nur seinen Namen drunter. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich glaube, er hat und in der Soundtrack-Welt unter den Leuten hat er wirklich nicht das höchste Ansehen. Und trotzdem erwische ich mich dann aber immer wieder dabei, wie ich mir halt Themen zum 100-millionsten Mal von ihm anhöre und Gänsehaut habe. Ja. Und, aber ich ärgere mich dann auch irgendwie immer dabei, weil ich denke, aber das ist doch anscheinend so leicht. Also wenn Soundtrack-Leute sagen, das ist so unfassbar leicht und billig ist, ich denke mal, dann kann man schon zustimmen, so mehr oder weniger, weil sie kennen sich ja da drin aus. Genau. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, Hans Zimmer hatte, finde ich, so eine Zeit, so eine 4-5 Jahre lange Zeit, wo wirklich die Soundtracks unfassbar ähnlich geklungen haben. Also sprich so Gladiator, The Last Samurai, Pirates of the Caribbean, das war alles relativ, finde ich, eine Ebene. Und die kamen ja auch alle raus, 2000, 2003 und 2003. Also das war genau in dieser Zeit. Ein Soundtrack von ihm, den ganz viele die nie auf dem Schirm haben und nie gehört haben, den ich sofort empfehlen kann, ist der Soundtrack von Rush, von dem Formel-1-Film, ja, mit Daniel Brühl und Chris Hemsworth. Großartig, ganz, ganz großartiges Thema. Was da noch ganz viele nicht auf dem Schirm haben, was ich auch liebe, ist die Filmmusik zu Rango, zu dem Animationsfilm mit Johnny Depp, die auch von ihm ist. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass der Gladiator-Soundtrack der beste ist, den er je gemacht hat. Wenn ich da einen picken müsste, um ehrlich zu sein. Also weil den Gladiator-Soundtrack habe ich wirklich, ich will nicht lügen, 500 Mal in meinem Leben gehört. Also mindestens. Das ist, keine Ahnung, teilweise, wenn ich 1,5 Stunden lang trainiere, höre ich den auf Dauerschleife. Für 1,5 Stunden. So, also das ist schon ganz, ganz groß und absolute Schande, dass dieser Soundtrack nicht gewonnen hat im Jahr, als er rauskam. Und Hans Zimmer hat ja immer noch keinen Oscar, ne? Ich glaube, der hat immer noch keinen Oscar, der Mann. Ich glaube, der war jetzt inzwischen gut möglich x Male nominiert, aber hat noch nie einen bekommen. Ja. Ja. Genau. Es gibt, wie du schon gesagt hast, viele Soundtracks von ihm, die sich einfach zu stark ähneln oder so stark ähneln, dass es mir schon wirklich auch negativ auffällt oder aufstößt. Es gibt einen Film. Warte. Was man so gerne vergisst, aber großartig ist alles, was er mit Batman gemacht hat. Ja, genau, wollte ich sagen. Da gibt es ja zum Beispiel In Time. In Time, dieses eins der Hauptthemen, das ist wirklich stark, umso tragischer fand ich es. Ist nicht In Time von Inception? Stimmt, In Time ist von Inception. Tut mir leid, aber es ist auch von Inception. Das heißt nur Time. Heißt es nicht In Time? Heißt nur Time. Ich glaube, okay. Es heißt nur Time. Ja. Ja, genau. Ich meine, er hat doch auch den Soundtrack zu 12 Years a Slave gemacht, oder? Das kann ich nicht sagen. Das okay. Weiß ich nicht so genau. Egal, ganz, ganz billiger Soundtrack. Also klingt wie, wie eine Kopie und Abklatsch von dem Inception-Soundtrack. Ja, genau. Aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, sind großartige Themen einfach mit dabei. Und ja. Aber ich glaube, dass er das Dark Knight und Dark Knight Rises Ding nicht alleine gemacht hat. Gut möglich. Ich glaube, bei The Dark Knight war ein anderer großer Komponist noch dabei. Und bei The Dark Knight Rises war irgend so ein Elektro-Typ noch dabei. Weshalb es auch so klang, wie es geklungen hat. Und er hat ja, darf man auch nicht vergessen, den Soundtrack gemacht zu Batman vs. Superman. Den ich sehr scheiße fand. Und das hat er, glaube ich, zusammen gemacht mit Junkie XL, dem Typen, der Mad Max gemacht hat. Ah. Also den Film fandst du scheiße und nicht den Soundtrack. Ich fand den Film und den Soundtrack scheiße. Alles klar. Gut, dann haben wir, glaube ich, auch Hans Zimmer abgehakt. Ja, mir fallen so 3-4 große Namen ein, über die man einfach gesondert sprechen kann und dann muss. Fangen wir an. Und einer der, ja, oder der großartigste für mich und von dem ich wahrscheinlich wirklich die meiste Musik gehört habe. Alles klar, ich jetzt. Weiß, was jetzt kommt. Ja, selbstverständlich, ne? Kann kein anderer sein als Il Maestro Ennio Morricone. Ja, ich weiß gar nicht, was die erste Filmmusik war, die er überhaupt komponiert hat. Ennio Morricone wird ja oft reduziert so auf die Filmmusiken, die er für die Western geschrieben hat. Natürlich auch einfach aus dem Grund heraus, dass da mitunter die interessantesten und schönsten Themen entstanden sind. Ja. Er hat zu über 500 Filmen die Musik geschrieben und nur, ich glaube, 30 oder so waren dem Western-Genre zuzurechnen. Das heißt, knapp ein Zehntel. Trotzdem sind es die Themen, die man kennt und die ich, seit ich klein bin, immer wieder höre und ja, gibt kaum was Schöneres. Und ich weiß gar nicht, es gibt so unzählige Filmmusiken, auf die man da zu sprechen kommen kann. Gibt es ein Thema, was dir sofort in den Kopf schießt, wenn du an Ennio Morricone jetzt denkst? Ecstasy of Gold von The Good, the Bad and the Ugly und das Hauptthema, dieses Flötenthema aus Once Upon a Time in America. Okay. Das sind die beiden, die sofort. Ja. Genau. Genau. Das sind auch mit zwei der schönsten, beziehungsweise Ecstasy of Gold. Da sieht man, das sind einfach Filme, die dem Soundtrack auch noch so einen riesigen Stellenwert eingeräumt haben. Beziehungsweise Sergio Leone hat das einfach gemacht, ne? Und das vermisse ich auch in so vielen modernen Filmen oder in vielen Filmen überhaupt, dass sie sich die Zeit nehmen, einfach nur ein Bild zu malen, aber einfach eine Atmosphäre zu erzeugen, wo handlungstechnisch gar nicht so viel passieren muss und das einfach von ein bisschen von der Musik und dem Spannungsaufbau lebt. Und das ist ja in den alten Western Sergio Leone Film ganz erheblich so und die leben zur Hälfte vom Soundtrack, kann man fast sagen, zumindest einige davon. Also wie du gerade gesagt hast, Ecstasy of Gold, allein die Szene, wie er dann über den Friedhof läuft und sich die Kamera immer schneller dreht, ne? Und ja. Die Ekstase immer mehr hochkocht. Ist einfach grandios und da gibt es auch ein schönes Video, beziehungsweise einige, das wird ja ab und zu in auch irgendwo gespielt auf Konzerten, natürlich von Ennio Morricone selbst und seinem Orchester oder auch von anderen. Es gibt zum Beispiel von Metallica, da gibt es ein Stück, da haben sie im Intro Ecstasy of Gold und quasi als eine gewisse Hommage daran und dann gibt es auf YouTube, ich kann es vielleicht drunten anhängen, in ich glaube in Frankreich oder so, gibt es ein Konzert, was damit eröffnet wird. Einfach mit dem Thema Ecstasy of Gold. Und alle, wie auch viel auch immer, 100.000 Leute singen dieses Thema mit. Und ja, es ist einfach unfassbar atmosphärisch. Zu Ennio Morricone, man könnte jetzt auf so viele einzelne Themen aus Filmen eingehen, kann ich auch sagen, bei dem war ich auch bei einem Konzert, das ist jetzt anderthalb Jahre her, im Februar in Berlin, auch. Ja, da kenne ich auch einige, die da waren, tatsächlich, also da waren einige. Auch in der Two World, und das würde ich auch mit Abstand als das Konzert nennen, was am, ich weiß es nicht, am atmosphärischsten und am großartigsten war, also so retrospektiv gesehen. Und auch als ich da war, weil man einfach gemerkt hat, dass das ganze Publikum an bestimmten Stellen emotional geworden ist oder sentimental oder wie auch immer. Oder aus Glück geweint hat, mehr oder weniger, wenn bestimmte Themen aufgetaucht sind und der Chor eingesetzt hat und sie wussten, jetzt kommt Deborah's Theme zum Beispiel, auch eins der schönsten Themen überhaupt aus Es war einmal in Amerika. Und ja, der hat jetzt, glaube ich, dieses Jahr auch nochmal eine Tour gehabt. Die ist wahrscheinlich schon durch. Da waren die Karten nochmal um einiges teurer, leider. Ich war auch diesmal nicht nochmal da. Ich weiß auch nicht, ob er nochmal eine Tour machen wird. Mittlerweile ist Ennio Morricone ja auch, ich weiß nicht, 81 oder so. Halb tot. Auf jeden Fall, ob er noch so oft auf Tour geht, weiß ich nicht. Wenn man also die Möglichkeit hat, sich das anzuschauen, dann kann ich da auch nur die Empfehlung geben, natürlich noch vor Hans Zimmer. Aber die sind nicht vergleichbar, in keiner Weise. Also, ja, Ennio Morricone lebt von den Melodien und genau einzigartigen Kompositionen. Und bei Hans Zimmer ist es dann eher oft die Brillanz des Klanges und minimalistisch, aber trotzdem aufgebauscht zu einem riesigen Konstrukt, was dann besticht. Ja, aber eigentlich nicht in eine Kategorie zu packen. Und deswegen finde ich es auch immer so schwierig, wenn von Filmmusik gesprochen wird, beziehungsweise die irgendwo niedriger gestellt wird als bestimmte andere Genres oder klassische Musik, die ja auch nach einem bestimmten Grundschema aufgebaut sind. Und dann zu sagen, ja, aber es ist Filmmusik, das ist weniger wert, finde ich im Gegenteil sogar, weil die Filmmusik so viel transportieren muss und das überhaupt hinzukriegen, ich weiß nicht, das verlangt so viel. Wie siehst du das, so den Stellenwert der Filmmusik insgesamt, beziehungsweise überhaupt die Kategorisierung Filmmusik ist ja schon schwierig, ne? Weil da gibt es so eine riesige Spannbreite und das zusammenzufassen wird dem Ganzen ja überhaupt nicht gerecht. Naja, also ich finde, ich glaube, Quentin Tarantino hat das ganz, ganz gut gesagt, als der Ennio Morricone den Golden Globe gewonnen hat für beste Filmmusik, glaube ich. Ja, doch. Ja, ich glaube schon. Und Quentin den entgegengenommen hat, da meinte er ja auch, Ennio Morricone ist sein Lieblingskomponist und er redet nicht nur von Filmkomponisten, sondern er redet von auch allem anderen großen, klassischen, also besser als Bach und so weiter. So sieht er das. Und so würde ich Filmmusik auch tatsächlich platzieren. Also für mich ist da kein Unterschied, um ehrlich zu sein. Ja. Und es ist, ich würde tatsächlich dir nicht, also bei mir ist Ennio Morricone auf 2 auf der Liste der meiner Lieblingskomponisten und nicht auf 1. Aber Ennio Morricone ist schon das ist ein Meilenstein in der Filmmusikgeschichte, der auch nie über den wird man in 80 Jahren noch reden. Und seine Art und Weisen, wie er Filmmusik macht, werden in 80 Jahren noch praktiziert werden, quasi, die er gesettet hat. Und ich war leider nicht auf dem Ennio Morricone-Konzert, aber für jeden, der das vielleicht noch erleben kann, bitte hingehen. So. Ich glaube, die Karten sind unfassbar teuer. Ich glaube, die haben damals fast 100 Euro gekostet oder so, weil ich nicht ganz dumm bin. Ja, genau. Aber sollte man sich anhören und angucken. Ja. Ich muss aber auch zu meiner Schande sagen, dass ich von Ennio Morricone schließlich nur kenne die Filmmusik von seinen 4 richtigen Western, also für eine Handvoll Dollar mehr, The Good, The Bad and The Ugly und Once Upon a Time in the West. Ich kenne auch den Soundtrack von Once Upon a Time in America und ich kenne auch seinen Soundtrack zu The Hateful Eight. Ansonsten alles andere, was er, obwohl hat er nicht noch Hat er nicht noch The Thing gemacht? Er hat The Thing gemacht, genau. Ja, das kenne ich noch. Dieses eine Thema, was dann aber, glaube ich, nicht verwendet wurde. Ja. Aber genau, dann hatten wir letztes Mal schon, ach, wie gesagt, ja, eigentlich hunderte, auch viele Horrorfilme und so. Aber er hat zum Beispiel auch The Mission, wenn du das Thema hörst, Gabriels Oboe, oder ich weiß nicht, wie es im Englischen heißt, erkennst du auch dann natürlich ein paar andere Western, wo du die Themen dann zumindest erkennst, wie von Nobody ist der Größte und diesen ganzen Film. Und eine lange Reihe mehr Filme. Aber so wirklich viele abseits der Western oder der Bekannten, es gibt dann noch den Sizilianer Club, oder ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, Sizilianer Clan, die erkennt man dann, wenn man sie hört, aber man kann sie nicht immer direkt zuordnen, ja. Ja. Das stimmt schon. Und Cinema Paradiso zum Beispiel ist auch noch ein wunderbarer Soundtrack. Den erkennst du auch, wenn du ihn hörst. Okay. Ja. Dann würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, du lässt jetzt diesen Namen fallen, der bei dir so ganz oben rangiert. Was denkst du denn, was für ein Name das ist? Naja, mir kommen jetzt zwei in den Sinn. Mhm. Wobei ich bei dem einen gar nicht so viel Filmmusik kenne. Na, ich sag mal zwei Namen, einer von den beiden wird sein, aber ich glaube nicht, dass es John Williams ist. Es ist John Williams. Doch, John Williams? Okay. Yes. Ja. Was wäre der andere gewesen? Achso, das wäre Howard Shore gewesen. Ja, genau, aber da kenne ich auch nicht so viel, das hätte mich irgendwo auch gewundert, ja. Dann ist es John Williams, ja. Es ist John Williams, ja. Ich finde, John Williams ist der Meister von Filmmusik. Also, sorry, aber die bekannteste Filmmusik der Welt hat dieser Mann gemacht. So, das ist halt das Star Wars Intro. Es ist Wahnsinn, was dieser Mann gemacht hat. Es ist Wahnsinn, was dieser Mann immer noch macht. Bei jeder Filmmusik von ihm kribbelt es mir die Unterarme entlang. Also wenn man über Star Wars redet, was allein in Star Wars für Themen drin sind. Also das Intro, das Outro, der Throne Room aus Star Wars 4, der Imperial March, die, also ne, kennt jeder. Ja, na klar. Der Binary Sunset, das ist die Filmmusik in Star Wars 7, wenn Rey Luke Skywalker das Lichtschwert hinhält. Das ist unfassbar. Also wirklich, also ich bin immer noch fest der Überzeugung, dass keine Filmmusik von so vielen Menschen wiedererkannt wird wie das Star Wars Intro. Also ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass das Star Wars Intro die bekannteste Filmmusik der Welt ist. Ich glaube, da kommt keine Filmmusik ran. Ich glaube, du kannst einem 5-jährigen Kind das Star Wars Intro zeigen und einer 75 Jahre alten Oma und beide werden sagen, das ist Star Wars. Nach 4 Tönen. Ja. Oder sowas. Das ist, ich glaube, da kommt keine Filmmusik ran. Ja. Denn hat er gemacht Jurassic Park. Mhm. Wo ich jedes Mal, wir nehmen ja hier aus Berlin auf, muss man, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, und ich gehe immer im Zoopalast Filme gucken, und im Zoopalast Kino 1 seit der Neueröffnung läuft, bevor der Film anfängt, um 20 Uhr immer so eine kleine Darbietung quasi der technischen Standards von diesem Saal, weil die so hoch sind. Und da werden Filmmusiken angespielt. Und die allererste Filmmusik, die jedes Mal angespielt wird, ist das Jurassic Park-Thema. Und da kriege ich jedes Mal so eine Gänsehaut. Das ist unglaublich. Ja, das hat er gemacht. Und also allein für diese zwei Themen ist er für mich ein absoluter Gott. Das ist, ich denke, es gibt, wenn man John Williams nicht auf eins seiner Komponisten aller Zeiten setzt, dann ist, glaube ich, jeder einig, dass man ihn auf eins setzt, was Hollywood-Filmmusiken angeht, also große amerikanische Filmmusiken. Ich glaube, da würde ihn jeder auf die eins setzen. Was das angeht und was irgendwie die Vielfältigkeit der Melodien angeht, die er so entwickelt hat. Ja. Also, wie du auch schon gesagt hast, diese Themen sind einfach einzigartig und man erkennt nach einem Ton, was es ist. Und das ist einfach grandios. Und trotzdem so unterschiedlich zu komponieren. Ich meine, auch die Filmmusik zu Harry Potter zum Beispiel. Ja. Teil 1 ist unglaublich gut. Allein diese Weihnachtsthemen oder wenn man sich nur den Soundtrack vom ersten Film anhört, das ist ja, unbeschreiblich. Also dahingehend sehe ich das schon sehr ähnlich. Ist auch, ich weiß nicht, es ist, hat er nicht auch den weißen Hai gemacht? Möglich, weiß ich nicht. Ich glaube, er hat den weißen Hai gemacht. Ich glaube, er hat auch Lincoln von Spielberg gemacht. Ich glaube, ja. Also, er hat auch so viele gemacht, ne? Ja, er hat unfassbar viele gemacht und ist ja auch ein Mann, den Ennio Morricone in seiner Oscar-Rede mit inbegriffen hat. Er meinte ja auch, danke an meinen guten Freund John Williams. Und Ennio Morricone meinte ja auch in irgendeinem Interview, glaube ich mal, dass John Williams der einzige Komponist ist, den er noch respektiert. Also, wie gesagt, wenn das will schon was heißen, wenn Ennio Morricone sowas von sich gibt, ja. Dass er da der Einzige ist. Und ich meine, ich glaube, John Williams ist zwar noch jünger als Ennio Morricone, aber er ist auch nicht mehr der jüngste Hüpfer. Und es ist schade, dass diese ganze Garde irgendwie langsam einfach alt wird. Ich meine, gegen die beiden ist ja Hans Zimmer wirklich noch jung. Ich weiß jetzt nicht, wie alt Hans Zimmer ist, aber ja. Ich würde ihn jetzt so auf Ende 50 schätzen. Ja, kommt hin. Irgendwie sowas. Aber von mir, John Williams, riesige Empfehlung. Toller Komponist. Hoffentlich werden seine Filmmusiken zu Star Wars 8 und 9 noch grandios werden, die er uns schenken wird. Und dann, ja, schauen wir mal. Das wäre mein Teil zu John Williams. Kannst ja du jetzt sagen, was du von John Williams hältst? Naja, was ich eigentlich gerade schon gesagt habe, ne? Dass seine Filmmusiken einzigartig sind, von Film zu Film hin. Womit ich sagen will, dass er so kunstvoll Melodien schafft und eingängige Themen, die mehr Ohrwurmcharakter haben als fast alles andere. Ja. Und dabei auch so unterschiedlich sind. Also was ich zum Beispiel, bei Ennio Morricone gibt es ja viele Themen, die sind auch einzigartig und das hat vorher niemand gemacht und klappt dann auch nicht mehr. Wie er Stimmen einbaut oder im Hintergrund irgendwelche Schreie oder die Flöten und so weiter. War auch komplett einzigartig und funktioniert auch. Das taucht dann allerdings auch des Öfteren irgendwie wieder auf. Und dann sind einige Themen, zumindest kommen einem irgendwo bekannt vor und man weiß, okay, es ist wahrscheinlich Ennio Morricone, das ist genau dieser Stil. Bei John Williams ist es noch breiter gefächert, kann man vielleicht sagen. Also ja, so ein Imperial March und das Weihnachtsthema in Harry Potter, das sind auch nochmal Welten und das irgendwie beides hinzukriegen, das ist also Hut ab, ne? Ja, absolut. Ich glaube, jetzt haben wir auch wirklich die drei großen Könige irgendwie abgehandelt. Wir haben ja eigentlich, das Thema des Podcasts war ja auch Soundtracks und gar nicht nur unbedingt Filmmusik. Wir haben ja jetzt wirklich nur Filmkomponisten besprochen, also wirklich schon. Originale, beziehungsweise direkt für die Filme komponiert und geschrieben. Es gibt natürlich ganz viele Filme, die auch teilweise ohne das auskommen oder sich Liedern bedienen, die schon lange existieren. Wie du vorhin angesprochen hast, Quentin Tarantino ist einer der... Aber warte, John. Das können ja unsere Hörer ruhig hören. Ich merke, dass wir niemals im Leben dieses Thema abhaken können in unserer normalen Podcast-Zeit von ungefähr einer Stunde. Lass uns nicht dumm sein. Lass uns daraus einen Zweiteiler machen, vielleicht einen Dreiteiler. Ich glaube, das ist wirklich das Klügste, weil lass uns jetzt lieber noch über wirklich normale Komponisten reden und ich wette mit dir, wir sind dann immer noch nicht durch. Und dann können wir einen zweiten Teil machen in der nächsten Woche, wo wir auch über die anderen Soundtracks doch mit reinziehen. Dann machen wir quasi jetzt mehr Originals, Filmmusiken und machen im zweiten Teil sowas wie Soundtracks. Genau, würde ich sagen. Ja. Okay. Darf ich? Ja. Willst du einen Namen in die Runde werfen oder soll ich einen Namen in die Runde werfen? Wirf ruhig einen Namen in die Runde, weil ich habe jetzt gar nicht mehr so viele große Namen und oft sind es dann auch einzelne Titel einfach, die ich so grandios finde. Also ich denke, einfach aus unserer Liebe müssen wir auch Howard Shaw jetzt nennen. Ja. Daran führt, glaube ich, kein Weg vorbei, der die unglaublich gute Herr der Ringe Filmmusik gemacht hat, die auf jeden Fall in meiner Liste der Filmmusiken, die ich mag, in den Top 3 ist, immer, auf immer und ewig. Und er hat so viele unfassbare Themen geschaffen in diesem Herr-der-Ringe-Kosmos. Das ist unglaublich. Also du hast das Gefährtenthema, du hast das Thema vom Auenland, du hast ein Gondor-Thema, du hast ein Rohan-Thema, du hast ein Mordor-Thema, du hast ein Isengard-Thema, die Elben. Und alle Themen unterscheiden sich total heftig, sind so einzigartig. Du wirst die nie wieder aus dem Ohr kriegen und passen so genial zu dieser ganzen Welt. Also wirklich Howard Shaw, was er gemacht hat mit Herr der Ringe, unfassbar. Unfassbar. Ja, ich weiß gar nicht, was man da groß noch zu sagen soll, ne? Na, was denn vielleicht dein Lieblingsthema aus Herr der Ringe? Oh, jetzt wird's ernst. Oh, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Also, wir beide teilen die Liebe zum Thema der Rohirrim. Das ist einfach szenisch so toll gemacht, wenn die natürlich da in der letzten entscheidenden Schlacht, ne, losreiten. Es passt einfach wie, weiß ich nicht, wie nichts anderes. Aber ich glaube, ansonsten mit die größte Gänsehaut kriege ich auch immer, wenn das Elbenthema einsetzt. Vielleicht kann man nicht sagen das Elbenthema, aber du weißt, was ich meine, wenn ich sage, wo sie in Helms Klamm einmarschieren, das zum Beispiel, und Gimli noch dann dieses große Horn bläst. Das Auenland-Thema ist natürlich auch grandios. Also da finde ich es ganz schwierig, überhaupt Abstufungen zu finden. Das ist tatsächlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist die einzige Filmmusik, die mich wirklich zum Weinen bringt, aus Glückgründen. So, das ist wirklich, also ich kenne keine, darüber haben wir schon x-mal geredet, aber ich kenne keine andere Szene, die in Kombination mit der Musik, die verwendet wird, mich wirklich einfach von der schieren Wucht her so zum Weinen bringt, wie der Ritter Rohirrim im dritten Teil. Das ist einfach, es ist so, dieses ganze Gesamtpaket entfesselt so eine Wucht, dass du weinen musst. Das ist unfassbar. Das habe ich noch nie irgendwo gefühlt so. Und was ich liebe, ist, also wo ich wirklich fast jedes Mal weinen muss, ist, wenn Sam und Frodo den Schicksalsberg hochklettern und Frodo kann nicht mehr und dann hat Sam ihn seinen Kopf auf dem Schoß und sagt dieses Jahr, erinnerst du dich noch an den Geschmack von Erdbeeren? Und da hast du halt diese unglaublich verlorenen kleinen Gestalten an diesem riesigen Berg und dir ist klar, dass diese Aufgabe für diese beiden viel zu groß ist und dann kommt dieses wunderschöne Thema von dem Auenland plötzlich wieder rein und das finde ich ein unfassbarer, grandioser Filmmusik-Augenblick. So. Und ich würde sagen, also für mich der Ritter Rohirrim, das oder, also ich fühle das immer in Kombination mit der visuellen Szene, wenn es um Herr der Ringe-Filmmusik geht. Ich kann es nicht trennen. Das ist so, die beiden Dinger. Oder wenn Aragorn gekrönt wird und sagt, ihr verbeugt euch vor niemanden und alle knien sich hin und dann wird die Filmmusik richtig laut. Also es kommt richtig pompös. Da kriege ich auch Gänsehaut, wenn wir drüber reden. Und wenn er dann auch noch so, er singt ja dann irgendwie nur zwei Zeilen. Das ist grandios, ja. Ja, ich muss dahingehend mal ein bisschen meinen Wortschatz erweitern oder mir ein paar Synonyme mal für grandios raussuchen. Weil wenn wir jetzt immer weiter über diese tolle Filmmusik und diese schönen Szenen reden, dann gehen einem irgendwann die Worte für diese Superlative aus. Absolut. Das ist, dagegen kann man nichts machen. Aber also jeder, der sich, wirklich jeder, der von Filmmusiken eine Menge hält und sich das noch nicht gegeben hat, bitte, bitte, bitte, einfach mal Herr der Ringe Soundtrack nehmen, anmachen und durchhören. Egal von welchem Teil, am besten alle drei am Stück. Aber wirklich einfach mal anmachen, durchhören. Es ist es wert, wirklich. Es ist es einfach wert. Ich weiß nicht, wie oft ich, wenn ich irgendeine Reise hatte, also mit dem Zug von hier nach Hamburg oder mit dem Zug von hier nach Bremen oder Wilhelmshaven oder sowas, wirklich hingesetzt, draußen noch so dunkel, Regenwetter, Herr der Ringe Soundtrack angemacht, über die Kopfhörer und durchgehört. Also wirklich x Male. Das ist ganz krass verankert so in meiner Kindheit auch und ist wunderbar. Ja. Ja, Punkt. Einfach Punkt. Jetzt mal abgesehen von Filmen aus den letzten, beziehungsweise mal abgesehen vom Hobbit, kennst du denn noch andere Filme, zu denen Howard Shaw die Filmmusik geschrieben hat? Ich guck schnell nach. Schau mal nach, weil ich bin mir gar nicht sicher, wo er so mitspielt. Mir fällt nur ein Film ein, wo ich, glaube ich, hinterher gedacht habe, was? Die Musik hat Howard Shaw gemacht, die mir nämlich überhaupt nicht gefallen hat, die aber auch eine ganz andere Stilrichtung war. Das war ein komplett absurder Film. Ich bin mir nicht sicher, ob es Naked Lunch war oder so. Ich glaube, aus den 90ern. Und die Musik war Free Jazz mäßig. Wirklich nur Saxophon. Okay. Saxophon-Gedudel ohne erkennbare Melodieführung. Mhm. Aber das fand ich schon krass, den Gegensatz. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er das jetzt wirklich okay, war. Okay, also er hat gemacht. Warte mal. Ich gehe mal von oben durch. Kennen wir nicht. Er hat Hugo Cabret gemacht von Martin Scorsese. Er hat Breaking Dawn bis zum Ende der Nacht Teil 1 gemacht. Okay. Er hat Eclipse bis zum. Er hat tatsächlich für 2 Twilight-Filme die Filmmusik gemacht. Er hat Aviator gemacht von Martin Scorsese. Er hat Gangs of New York gemacht von Martin Scorsese. Also tatsächlich, ich glaube, insgesamt 4-mal mit Martin Scorsese hat er eine Kooperation gehabt. Okay. Ja, aber ansonsten eigentlich, klar, hier sind noch andere Projekte, aber die kennen wir alle nicht so wirklich. Okay, aber kannst du trotzdem nochmal schauen? Also hat er in den 90ern schon irgendwas gemacht? Ich guck gerade. Dann habe ich den nämlich verwechselt. Er hat in den 90er Sachen gemacht, ja. Hier ist Frogs for Snakes, Die letzte Nacht, The Game, Das Geschenk seines Lebens, Straße der Rache, Alles ist vergänglich, Saturday Night Live. Okay. Nee, dann war es nicht. Gut. Willst du einen nächsten Namen nennen? Ja, wobei ich habe jetzt gerade gar keinen großen Namen mehr in meiner Liste drin. Teilweise kenne ich nämlich die Komponisten dann auch gar nicht so gut hinter den Sachen. Deswegen, ich habe hier nur noch einen ganz kleinen Namen, aber da kenne ich eigentlich auch nur die Filmmusik zu einem Film von ihm. Der ist nämlich zumindest so auf Spotify und auf YouTube kaum vertreten mit Filmmusiken. Und zwar, vielleicht sagt er dir aber trotzdem was, Jack Nietzsche. Schon mal gehört? Was hat er gemacht? Unter anderem die Filmmusik zu Einer Flug übers Kuckucksnest. Oh, okay. Nee, aber sagt nichts, aber kenne ich. Ja. Einfach, das ist der Grund und der Film, weshalb er hier überhaupt drin auftaucht, weil das ist eins meiner Lieblingsfilmteam überhaupt. Ja. Die Eröffnungs- sowie die End- oder das Endthema. Du kennst den Film wahrscheinlich genauso gut wie ich. Und das ist so atmosphärisch, wenn dann der Häuptling am Ende im Wald verschwindet. Ja. Und wie er diese singende Säge in diesem Stück einsetzt, was so ein bisschen immer klingt, tatsächlich wie Gesang, aber durch diese weiß ich nicht. Weiß schon, was ich meine. Ich weiß, was du Man weißt. Hört aber trotzdem, dass es keine Stimme ist. Und dann dazu im Hintergrund dieses dieser einfache Rhythmus ist unbeschreiblich. Ist eines meiner Lieblingsfilmthemen überhaupt. Einer Flug übers Kuckucksnest, einfach Opening Theme suchen bei YouTube, dann findet ihr das. Yes. Ich habe noch einen Namen, auf jeden Fall, der sehr groß ist und der nicht mehr unter uns ist. Na, weißt du es? Nee, ich weiß zumindest nicht, auf wen du... Mir fällt jetzt gerade noch Henry Mancini ein. Nee, meine ich aber nicht. Kommt mir gerade in den Sinn. Wobei ich immer gar nicht weiß, ob er die Sachen für die Filme geschrieben hat oder sie einfach nachträglich verwendet wurden. Nee, dann weiß ich jetzt aber nicht, wen du meinst. James Horner. Ah, ich glaube, den meinte ich auch, den hatte ich irgendwann mal mit Howard Shaw verwechselt. Ja, tue ich auch gerne. Ich glaube, der ist letztes Jahr von uns gegangen oder vorletztes, irgendwie so letztes oder vorletztes, ist auf jeden Fall gestorben. hat die Filmmusik gemacht zu Titanic, hat die Filmmusik gemacht zu Braveheart, hat die Filmmusik gemacht zu Avatar. Also das sind die drei Projekte, mit denen ich ihn am meisten verbinde. Ein ganz, ganz großer Mann, meiner Meinung nach. Ist ja auch Oscar ausgezeichnet durch Filmmusik, glaube ich, oder? Ich glaube doch. Wenn man sich mal Titanic, wirklich die Filmmusik anhört, die ist so unfassbar gut. Also die ist wirklich unglaublich. Ich regel mal ganz kurz mein Mikrofon ein bisschen runter, weil ich auch mal ganz kurz, zu früh, suchen will und dann hört man das Tippen nicht. Nach der Liste der Filme, die er gemacht hat, und auch nochmal schauen, ob es dann er ist, den ich meine, aus diesem 90er-Jahre-Film. Musst du nicht, lass einfach mich gucken. Mich gucken, da musst du da nichts regeln oder sowas. Okay, schau mal, ob er in den 90ern oder so, ich glaube, der Film hieß, vielleicht sagt er dir auch was, der Film, ich glaube, der heißt Naked Lunch, ist mit so einem abgedrehten Schriftsteller, der aber irgendwie eigentlich Kammerjäger ist. Und auf seiner Schreibmaschine, die verwandelt sich teilweise dann immer in irgend so ein, keine Ahnung, Wesen. Ich kann mit dem Film überhaupt nichts anfangen. Ich habe den mal mit Niklas geschaut, weil der den sehen wollte oder gut fand. Auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, oder schau mal, wer die Filmmusik zu Naked Lunch gemacht hat. Ich glaube nämlich, das war er, und die ist so abseits von den anderen Themen wie jetzt Titanic, die du genannt hast, dass es auch interessant wäre zu wissen, ob der es wirklich war. Das war nämlich wirklich, das war dieses Free Jazz-Zeug. Nee, das war Howard Shaw tatsächlich. Ach, doch Howard Shaw, ja, okay, ja. Okay. Das hatte mich dann nämlich tatsächlich so verwundert. Okay. Nee, aber jetzt auch nochmal, um zu James Horner zurückzukommen. Also ich gehe gerade die Liste durch und da sind auch einige geniale Dinger. Also Komponist, Soundtrack, ach so. Okay, IMDb unterteilt tatsächlich nochmal unter Komponist und Soundtrack aus irgendeinem Grund. Aber, wow, okay, das habe ich wirklich nicht gewusst. James Horner hat die Filmmusik zu Blade Runner gemacht. Okay. Hier steht aber extra nochmal in Klammern nicht im Abspann erwähnt. Mhm. Er hat die Filmmusik gemacht zu Stirb langsam. Er hat die Filmmusik gemacht zu Vier Dinos in New York. Falls du den jemals gesehen hast, das ist so ein Animationsfilm. Nee, der sagt mir auch nicht mal was. Er hat aber die Filmmusik gemacht zu allen Teilen von In einem Land vor unserer Zeit. Mhm. Wie gesagt, Titanic, Die Maske des Zorro, South Park, von zwei Folgen. Der Sturm, der Grinch, A Beautiful Mind hat er gemacht. Ist auch ein schöner Soundtrack. Ja. Also wirklich ein ganz, ganz großer, und wie gesagt, die Titanic-Filmmusik noch am meisten aus meiner Sicht, die man da auf jeden Fall hervorheben muss, weil sie einfach so unfassbar gut ist. Mhm. Die ist, die kann man sich nur verlieben, meiner Meinung nach. Ja. Kannst du noch irgendwas zu ihm sagen? Wenn nicht, ich hätte noch ein paar Namen parat tatsächlich, die, glaube ich, noch perfekt in die Zeit reinpassen. Mach das, weil, ich habe da jetzt okay. Nicht so geht's. Ich habe, wie gesagt, noch Alexandre Desplat. Oder wie er ausgesprochen wird. Hattest du vorhin erwähnt, genau. Der Imitation Game gemacht hat, der die Filmmusik gemacht hat zu Die Mumie. Falls du die Filme mal gesehen hast, die auch eine tolle Filmmusik haben. Ja, ist aber sehr lange her. Der die Filmmusik gemacht hat zu den letzten beiden Harry Potter Teilen, vielleicht auch mehr, aber die letzten beiden auf jeden Fall. Ah, okay. Der eigentlich die Filmmusik machen sollte zu Rogue One, A Star Wars Story. Aber dann ersetzt wurde, weil er irgendwie wegen den Nachdrehs hat es zeitlich nicht mehr irgendwie gepasst. Auf jeden Fall finde ich ein ganz, ganz großer, den man sich auch auf jeden Fall auf die Karte schreiben sollte. Dann gibt es, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird auf den Punkt. Ich glaube, er heißt Michael Giacchino. Oder Giacchino? Vielleicht wird er auch einfach Michael ausgesprochen. Ich bin mir echt nicht sicher. Aber der hat die Filmmusik gemacht zu Lost, der Serie. Generell von J.J. Abrams Sachen, also sprich Star Trek, Star Trek Into Darkness, war alles er. Und das neue Star Trek-Thema finde ich toll, also wirklich toll. Er hat Jurassic World gemacht, wo er, finde ich, einen sehr guten Job gemacht hat, die John Williams-Themen zu adaptieren richtig und einen leichten neuen Hauch zu geben, aber so zu lassen, dass man sie wiedererkennt. Er macht jetzt Rogue One, anstelle von Alexandre Desplat. Und weißt du, ob die Musik im Trailer dann auch von ihm ist? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal nicht. Hm. Ich glaube, das ist so ein Trailer-Musik-Ding, das sie da benutzt haben. Und er hat gemacht Super 8, welche ich liebe. Die Super 8-Filmmusik. Super 8, Letting Go und Super 8, We Fixed It in Post Haste. Das sind, glaube ich, Track 32 und Track 7 auf dem Album. Also ich kenne wirklich sogar die Tracknummern. Das ist ein ganz großer Mann, finde ich, der auch ganz tolle Filmmusik macht. Okay. Den hätte ich noch genannt, genau. Und dann, ich glaube, sein Name ist Harry Gregson Williams. Wenn ich nicht ganz dumm bin. Der hat gemacht Königreich der Himmel. Ja, ein Film, den du schon mal ein bisschen angepriesen hast, den ich aber nie gesehen habe. Der hat, ich gebe dir sofort, wenn dieses Gespräch zu Ende ist, gebe ich dir alle Links zu den Themen, die ich erwähnt habe. Wollte ich gerade vorstellen. Dann musst du die alle dir durchhören, laut. Genau, das wären jetzt die gewesen. Gibt es noch irgendwen, den ich noch habe im Kopf? Irgendwas ganz Grandioses? Mir fällt aber jetzt auf den Punkt, fällt mir gerade tatsächlich nichts mehr ein. Ja, also wir haben jetzt tatsächlich mehr so die Orchestralen. Es gibt noch Alan Silvestri, der hat Transformers gemacht. Und der hat Avengers gemacht. Ich glaube, der heißt... hat Forrest Gump gemacht. Das, wirklich? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe hier ein Notenblatt liegen und da steht Forrest Gump, Titeltheme und da steht Alan Silvestri drauf. Ja, genau. Total vergessen. Das Forrest Gump-Thema ist wunderschön. Ja. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir über Hans Zimmer geredet, Ennio Morricone geredet, John Williams geredet, über Howard Shore, über Harry Gregson Williams, Michael Giacchino, über Alexandre Desplat, bla bla bla. Ich würde sagen, lass uns hier einen Break machen. Und du willst mir noch zwei Sachen vorspielen und ich muss erraten, was es ist. Das hatte ich im Vorgespräch mit Tim mir so überlegt. Ich habe jetzt aber überlegt, vor allem, weil das eine Stück, was ich spielen wollte, eigentlich viel besser zu unserem nächsten Teil passt. Dass ich das dann mir eher vorher nochmal anschaue und dann. Nee, egal. Ich will es jetzt machen. Ist egal. Was? Ja, okay. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ich drehe mal ganz kurz das Mikrofon runter, um das ein bisschen anders zu platzieren. Mhm. So, jetzt müsstest du mich wieder hören. Ja. Jetzt musst du mir mal ganz kurz sagen, ob man, ich habe hier so ein bisschen damit, ich mache das hier über das Keyboard, weil sonst müsste ich das alles rüberräumen. Nee, passt schon. Ich kann es hören, ich kann es auch gut hören. Ist auch nicht lauter oder leiser als du. Ist eigentlich ganz okay, gut. Okay, ich meine, man hört immer ziemlich laut den Tastenanschlag dabei. Ist egal. Okay, mal gucken, ob ich es zusammenkriege. Aber kannst du mir ja mal sagen, vielleicht kriegst du raus, von welchem Film das ist. Mhm. Oh, Entschuldigung. Erstmal bis hier, so, dann kommen eigentlich noch drei Akkorde. Hast du es erkannt? Boah, jetzt nicht ausspielen. Ich glaube, aber ich bin mir so unsicher. Oh Gott. Ich kenne es 100%. Entschuldigung. Ja. Kurze Frage, ist es ein Stück von einem der Komponisten, über die wir geredet haben heute? Ja. Ist es ein Ennio Morricone-Ding? Ja. Ist es... Oh. Ist es aus Once Upon a Time in the West? Yes. Oh, gut. Und das... Danke. Perfekt. Ja. Genau, das langt eigentlich auch. Ja. Und dann... Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, wie es geht, aber ich kann es ja mal irgendwie anspielen. Mal gucken, ob du es direkt erkennst. Forrest Gump. Ja, genau. Wollen wir nicht weitermachen? Ja. So, was gibt's denn noch? So, das ist, glaube ich, zu unbekannt. Ich kann es ja mal anspielen, aber ich denke nicht, dass du es kennst. Leider geht mein Keyboard nicht so weit runter, deswegen kann ich es nicht so spielen, wie es eigentlich notiert ist. Mhm. Es ist sehr simpel, aber vielleicht sagt es dir tatsächlich was. Ganz, ganz einfaches Ding. Entschuldigung, ich fange nochmal an. Was ist denn da falsch? Irgendeine Spielfeld? Ach, doch, ist richtig sogar. Das ist bloß so ein seltsames Intro. Nee, ich kenn's nicht. Ich kenn's nicht. Okay, ist auch wurscht. Ist auch nur so ein ganz simples Thema. Das wäre Donnie Darko gewesen. Ich weiß auch nicht, ich habe den Film halt oft gesehen. Ich hab Donnie Darko schon 20 Mal gesehen, aber ja. Dann kann ich mich gerade nicht mehr erinnern. Nee. Ja. Nee. Das andere wäre auf Gitarre gewesen. Na gut, ich kann es natürlich trotzdem spielen, aber es passt eigentlich mehr zu dem nächste Woche. Egal, aber ich spiel's mal. Ja. Ich komme bloß drauf, weil ich den Film, wo es mehrfach vorkommt, gestern gesehen habe. Vorgestern. Aber es ist kein Originaltrack von dort. Also es gibt es in einer bestimmten anderen Form, gibt es den Song schon länger. Aber vielleicht sagst du direkt, da kommt es vor. Es kommt nämlich mehrfach vor. Also ich sing mal dazu, weil sonst erkennst du es nicht. If I had wings like Noah's dove, I'd fly up the river to the one I love. Fare thee well. Oh Gott. My honey. Oh Gott. Kennst du was? Ja, voll. Ich mach mal noch eine Strophe. I remember one evening in the pouring rain, in my heart there was an aching pain. Fare thee well, my honey, fare thee well. Ja. Deswegen hatte Vom dieses Film. Ja. Gibt da noch ein anderes? Ich kann es mal so anspielen, aber weiß ich jetzt nicht genau, wie es geht. Lass mal, warte mal. Oh Gott, was ist das? Hang me, oh hang me. I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me. I'll be dead and gone. Ich kann sie sagen, ne. I wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy, und so weiter. I've been all around. Ich kann's nicht sagen. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ah, mal wieder das Telefon rein. So, okay, ich gebe dir einen Hinweis. Der Film dreht sich um diese Art der Musik und ich nenne sie mal Folkmusik, weil es ist Folkmusik. Ach, ist es Inside Llewyn Davis? Exakt, genau. Ja, Coen-Brüder. Okay. Ja. Gut. Jo. Alles klar. Na, da hatten wir noch ein kleines Quiz zum Ende. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier einen Cut. Genau. Ne? Und das nächste Mal geht es dann um Soundtracks. Das hier waren Original Soundtracks. Exakt. Mal gucken, was uns dazu so einfällt. Du kannst dann gerne nächste Mal den Gesprächsleiter machen. Mach ich. Obwohl ich jetzt diesmal auch nicht direkt Gesprächsleiter war. Ja. Alles klar. Dann verabschieden wir uns. Ne? Ich sag tschö mit Öl. Jo, bis nächste Woche. Tschö. Ciao.